Auch wir Adventisten leben von der Hoffnung, dass Christus bald wiederkommt. Aber die ernsten Bibelforscher wissen eben nicht, warum diese Hoffnung noch nicht in Erfüllung gehen konnte, was das Reich der Gerechtigkeit und des Friedens immer noch aufhält. Es liegt daran, dass die Christen nicht mehr nach den Geboten, nach dem eindeutig in der Bibel offenbarten Willen Gottes leben. Und Jesus hat die Gebote nicht abgeschafft, sondern bestätigt. Er hat gesagt: Ich bin nicht gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzulösen, sondern zu erfüllen. Aber die Christen haben sich über alles hinweggesetzt. Sie essen zum Beispiel Schweinefleisch, was doch in der Bibel ausdrücklich verboten ist. Und vor allem, und das ist uns offenbart worden, es ist die große Sünde der Christenheit, dass sie das Sabbatgebot nicht hält. Wie meinen Sie das? Wir haben doch alle unseren Sonntag. Ja, aber eben den Sonntag und nicht den Sabbat. Da möchte ich mal wissen, wo da ein Unterschied sein soll. Sie haben doch einmal die Gebote gelernt und wissen, dass es heißt, 6 Tage sollst du arbeiten, aber am 7. Tag ist der Tag des Herrn, deines Gottes. Was aber tun die Christen? Sie feiern nicht den 7. Tag, den Sabbat, wie es Gottes Wille ist, sondern den 1. Tag der Woche, den Sonntag. Damit wird jede Woche Gott gelästert und sein ausdrückliches Gebot verachtet und verspottet. Das lässt sich Gott nicht gefallen. Und darum wird das Reich des Friedens und der Gerechtigkeit durch die Christen selbst aufgehalten. Wir müssen endlich das Hindernis ausräumen, das der Ankunft Christi im Wege steht. Sabbat oder Sonntag, das war für mich immer dasselbe. Es hat mir das auch noch nie jemand so gesagt. Sehen Sie, in der Kirche kann und will Ihnen das auch niemand sagen. Aber deshalb bin ich jetzt zu Ihnen gekommen, um Sie darüber aufzuklären. Um Ihnen klarzumachen, dass der Sabbat etwas anderes ist als der Sonntag. Und dass wir alle wieder den Sabbat halten müssen, so wie es Gott geboten hat. Ich weiß nicht, ich werde nicht klug aus dem, was Sie mir da alles sagen. Und Sie? Wie würden Sie jetzt reagieren an Ihrer Wohnungstüre? Nun nehmen Sie das für Ihre Missionsarbeit, von der Sie mir erzählt haben. Das ist eine Möglichkeit. Dankeschön. Und auf Wiedersehen. Aber eine Geldspende löst die Frage nach der biblischen Wahrheit nicht. Und Sie haben doch Fragen. Das ist durchaus kein Grund zur Verlegenheit. Im Gegenteil. Dieses Fragen ging schon um unter den ersten Christen. Zum Beispiel in der jungen Christengemeinde der griechischen Hafenstadt Korinth. Im Jahr 55. 4 Jahre zuvor war der Apostel Paulus hier gewesen. Zwar hatte es schon vorher einzelne Christen in der Stadt gegeben. Aber seit dem Besuch des Apostels bestand eine Gemeinde. Und schon damals gab es Streit um die reine Lehre. Ich berufe mich auf den Apostel Paulus und auf das Evangelium, wie er es uns gelehrt hat. Wir sind freie Menschen. Wir lassen uns nicht einengen von Geboten und Verordnungen. Alles ist euer, hat Paulus gesagt. Ihr mit euren ewigen Bedenken und Gesetzen. Jüdische Restbestände. Wir haben die Freiheit auf unsere Fahne geschrieben. Alles ist euer. Uns lehrte der Apostel Petrus. Er ist mit dem Herrn auf seinen Erdenwegen gegangen und war der erste Zeuge der Auferstehung. Und Petrus sagt, dass man sich nicht gehen lassen darf. Kein Götzenopferfleisch essen, das Ehegebot halten, wie auch die übrigen Ordnungen und Gesetze, die den Menschen als Hilfen gegeben sind. Warum soll nur das gelten, was den Juden heilig ist? Apollos hat uns gelehrt, dass auch Plato und Aristoteles, unsere großen griechischen Weisen, schon eine Ahnung von den großen Wahrheiten Gottes gehabt haben. Sollen wir all ihre Weisheit vergessen, wenn wir Christen werden? Freilich versteht nicht jeder Sklave und Hafenarbeiter den hohen Flug der Gedanken unserer Philosophen. Wir aber haben das Christsein als die höchste Philosophie erkannt. Was streitet ihr euch? Paulus, Petrus, Apollos. Das ist doch alles nur abgeleitete und entstellte Wahrheit. Wer die ganze Wahrheit will, der muss sich zu uns halten. Wir wollen und kennen nur Christus selber. Fatal, diese Rechthaberei. Finden Sie nicht auch? Schon damals in Korinth. Und wie klingt das heute?